Die Stimmung ist im Keller. Nichts funktioniert an der richtigen Stelle. Am Arsch der Welt läuft man sein Leben lang herum. Der Aufgesetzte ist eine Sternstunde. Die Köpfe der Revolution mumifizieren in Formaldehyd. Das Tasting, gar nicht mal so übel, brennt unter der Kalotte. Die Erkenntnis braucht unendlich viel Zeit. Sie reicht, Gott sei Dank, für lebenslänglichen Suff. Man erträgt die Sternstunden nur so lange, bis man sie begreift.